Herzlich willkommen zur neuen Episode des Nachtschatten-Podcasts. Für heute habe ich wieder eine Experimentpasta dabei, die kommt bei euch ja besonders gut an, ich sehe das immer an den Downloadzahlen. Und deshalb lesen wir heute Gateway of the Mind. Im Jahr 1983 führte ein Team streng religiöser Wissenschaftler ein Experiment in einer unbekannten Einrichtung durch. Sie hatten die Theorie aufgestellt, dass ein Mensch ohne Zugang zu seinen Sinnen, also unfähig Stimuli zu empfangen, die Gegenwart Gottes erfahren könne. Sie waren der Meinung, dass die fünf Sinne unser Bewusstsein für die Ewigkeit überdecken und dass der Mensch ohne sie tatsächlich Kontakt zu Gott in seinen Gedanken herstellen könnte. Ein alter Mann, der sagte, er hätte nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnt, meldete sich als einziger freiwillig. Um ihn all seiner Sinne zu entledigen, führten die Wissenschaftler eine komplexe Operation durch, bei der sämtliche sensorische Nerven vom Gehirn durchtrennt wurden. Das Subjekt behielt seine vollständige Muskelfunktion, konnte aber nichts sehen, hören, schmecken, riechen oder spüren. Ohne jede Möglichkeit, mit der Außenwelt in Kontakt zu treten, war er alleine in Gedanken. Die Wissenschaftler beobachteten ihn, wie er in verworrenen und undeutlichen Sätzen über seinen Gemütszustand berichtete, die er selbst nicht mehr hören konnte. Nach 4 Tagen behauptete der Mann, leise, undeutliche Stimmen in seinem Kopf zu hören. Davon ausgehend, dass es sich um den Anfang einer Psychose handelte, schenkten die Wissenschaftler dem keine Beachtung. 2 Tage danach hatte er weinend behauptet, seine verstorbene Frau hätte mit ihm gesprochen. Und er habe sogar antworten können. Die Forscher waren fasziniert, jedoch nicht überzeugt. Bis das Testsubjekt anfing, die Namen ihrer eigenen toten Angehörigen aufzuzählen. Er wiederholte sogar persönliche Informationen, die nur verstorbene Partner oder Eltern gewusst haben konnten. An diesem Punkt verließ ein Großteil der Männer die Studie. Nach einer Woche, in der er in Gedanken Gespräche mit Verstorbenen geführt hatte, schien der Mann bedrückt. Er sagte, die Stimmen seien erdrückend. In jeder wachen Minute wurde sein Verstand mit hunderten Stimmen überhäuft, die sich weigerten, ihn in Ruhe zu lassen. Er fing an, seinen Körper gegen die Wand zu schleudern, um einen Schmerzreiz zu erzeugen. Dann bettelte er nach Beruhigungsmitteln, um den Stimmen durch Schlaf zu entkommen. Diese Methode funktionierte für 3 Tage, bis er schreckliche Nachtängste entwickelte. Wiederholt behauptete er, Verstorbene in seinen Träumen zu sehen und zu hören. Nach nur 1 Tag begann das Subjekt zu schreien und an seinen nicht mehr funktionierenden Augen zu kratzen, in der Hoffnung, etwas von der realen Welt zu sehen. Der hysterische Mann sagte, die Stimmen seien jetzt ohrenbetäubend und feindselig, erzählten ihm von der Hölle und dem Ende der Welt. Ab 1 Zeitpunkt schrie er für 5 Stunden am Stück, »Kein Himmel, keine Vergebung! Kein Himmel, keine Vergebung!« Er bat darum, getötet zu werden, aber die Wissenschaftler waren sicher, dass er kurz davor stünde, mit Gott in Kontakt zu treten. Noch 1 Tag später konnte er keine zusammenhängenden Sätze mehr bilden. Offenbar wahnsinnig fing er an, sich Stücke aus dem Unterarm zu beißen. Die Forscher stürmten in sein Zimmer und fixierten ihn auf dem Tisch, damit er sich nicht umbringen konnte. Nach 1 paar Stunden hörte er auf, an den Fesseln zu zerren und zu schreien. Er starrte ausdruckslos an die Decke, während ihm Tränen übers Gesicht liefen. 2 Wochen lang musste er wegen des unablässigen Weinens hydriert werden. Einmal während dieses Vorgangs drehte er den Kopf zur Seite. Und, trotz seiner Blindheit, sah er einem der Wissenschaftler zum 1. Mal während des gesamten Experiments in die Augen und flüsterte, »Ich habe mit Gott gesprochen, und er hat uns verlassen.« Seine Vitalparameter stoppten. Es gab keine erkennbare Todesursache. Eine aufbauende Studie aus dem Jahr 2000. Dr. G.F. aus der neurologischen Abteilung eines nicht näher genannten Krankenhauses in San Francisco, Kalifornien. Es liegt eine aktuelle Studie über eine degenerative Krankheit vor, die motorische und kognitive Fähigkeiten angreift. Dieser geistige Verfall führt häufig zu Halluzinationen verstorbener Menschen. Der Verlust der betroffenen Zellen und die Chemie des Gehirns, durch die Krankheit beeinflusst, führen zum Verlust des Geruchssinns, sowie unter Umständen auch anderer Sinne. Die Ursache dieser Krankheit ist ungeklärt. Halluzinationen treten bei 39,8% der Betroffenen auf und lassen sich in drei Kategorien unterscheiden. Das Gefühl der Gegenwart einer Person, Bewegungen, die im Augenwinkel wahrgenommen werden, meist von Tieren, oder Illusionen. 22,2% der Patienten berichteten von visuellen Halluzinationen, 9,7% von akustischen Halluzinationen. Die Studie wird fortgeführt. San Francisco, Kalifornien, 2003 bis heute. So, was für eine gruselige Studie. Ich möchte auf jeden Fall keinen meiner Sinne missen wollen, noch nicht mal um mit Gott zu sprechen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und schlaft gut.